Kindheit aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kindheit. Mein Jugendhimmel, eine Glocke aus Glas. Wir trugen Florentinerhüte, auf Kinderhände fiel Kirschenblüte, Schneeflocken fielen weich und nass. Die Berge Jütlands und blaue Heide und in Vaters Hof fielen manchmal die Sterne, da erzählte der Seemann von einer Taverne und bunten Mädchen in leuchtender Seide. Na Mädel, willst du mit? Sag ja. Matrose gab mir einen Kuss, weil heute ich noch reisen muss. Schön sind die Mädchen von Batavia. Ende von Kindheit.